zu sein scheinst, ich beobachte dich. Jeden Tag, den du liebst, jede Nacht, die du gibst, jeden Schritt, den du tust, jede Minute, die du ruhst, ich beobachte dich. Doch dein Blick bleibt kalt und leer, als ob ein riesiger Eisblock da wär. Mach es mir nicht so schwer, dreh dich einmal nur um, denn ich lauf hinter dir her und beobachte dich. Jeden Traum, den du träumst, jeden Kuss, den du versäumst, jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du siehst, ich beobachte dich. Jeden Streit, den du führst, jeden Kampf, den du verlierst, jede Hand, die du hältst, jeden Freund, den du dir wählst, ich beobachte dich.